Kinder lieben dich, du bist unser Vaterland. Einige sind gegen dich, wir schämen uns für die rote Schand. Deutschland, zu lange getrennt, doch jetzt sind wir für immer ein. Und für rote Terroristen ist Deutschland viel zu klein. Wir wollen Deutschland sauber und rein, ja. Wir wollen Deutschland nur für uns allein, ja. Wir wollen Deutschland sauber und rein, ja. Wir wollen Deutschland, nur so muss es sein. Deutschland, dir gilt mein Herz. Ich bin stolz, hier zu leben. Den Kampf für Gerechtigkeit werden wir nie aufgeben. Ausländer haben sich eingeschlichen. Wir sind außer Rand und Band. Ihr braucht doch nicht hier zu leben. Zieht doch in euer Kanakenland. Wir wollen Deutschland sauber und rein, ja. Wir wollen Deutschland nur für uns allein, ja. Wir wollen Deutschland sauber und rein, ja. Wir wollen Deutschland, nur so muss es sein. Deutschland, wir lieben dich. Doch wo ist die Partei der Masse? Christen, Kommis und Alternative. Nur niemand vertritt die Arbeiterklasse. Warum hört uns keiner zu und vertraut auf unsere Ziele? Leute, die nur Scheiße reden, von denen gibt es viel zu viele. Wir wollen Deutschland sauber und rein, ja. Wir wollen Deutschland nur für uns allein, ja. Wir wollen Deutschland sauber und rein, ja. Wir wollen Deutschland, nur so muss es sein. So soll es sein, so wird es sein. Deutschland! Deutschland, nur für uns allein. Deutschland, sauber und rein. Deutschland, nur so muss es sein.